The truth is better than any motive. Die Wahrheit ist besser als irgendein Motiv. The truth is better than any motive. Die Wahrheit ist besser als irgendein Motiv. You know, since the coming of Christ, motive has been very strong. Seitdem Jesus Christus gekommen ist, ist das Motiv sehr wichtig. And since the departure of Christ, that we now have the Holy Spirit as our God. Jetzt den Heiligen Geist haben als unseren Gott. That he is now the present God. Er ist der gegenwärtige Gott. You see, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. The Holy Ghost is now in charge of the present time. Der Heilige Geist ist jetzt in Kontrolle von dieser jetzigen Zeit. You have to remember that there was a time of the Father. Ihr müsst euch daran erinnern, dass es eine Zeit des Vaters gab. And there was the time of the Son. Zeit des Sohnes. And now we are, the time we are now is the time of the Holy Ghost. Und jetzt sind wir in der Zeit des Heiligen Geistes. And that is why sin against him is unforgiveness. There's no forgiveness. Sünde gegen den Heiligen Geist. Eine Sünde, die nicht vergeben werden. It's unforgivable. Sie kann nicht vergeben you werden. You sin against the Holy Ghost. Eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Because if you are against the Holy Ghost, you cannot be born again. Wenn du gegen den Heiligen Geist bist, bist du nicht wiedergeboren. If you are against the Holy Ghost, you cannot be filled with the Spirit of God. Wenn du gegen den Heiligen Geist bist, kannst du nicht mit dem Geist Gottes gefüllt you can, werden. If you are against the Holy Ghost, you cannot fulfill the work the Lord wants you to do here. Wenn du gegen den Heiligen Geist bist, kannst du nicht das Werk vollbringen, was er hier durch dich tun will. Praise the Lord. Hallelujah. We have to know that this time we are now. Wir sollten wissen, dass jetzt a lot of us, in der wir uns befinden. A lot of us have realized that motive is very, very important. Viele haben erkannt, dass das Motiv sehr wichtig ist. You see, before the coming of Christ, bevor Jesus Christus gekommen ist, motive was not so strong. War das Motiv nicht so stark. You see, once you fornicate, wenn du Unzucht getrieben hast, there is repercussion. Gab es eine Konsequenz. But now if you think of it at all. Aber jetzt wenn du überhaupt darüber nachdenkst. Once you think of it. Sobald du darüber nachdenkst. You have already committed the sin. Hast du die Sünde schon begangen? The truth is better than motive. Die Wahrheit ist besser als ein Motiv. Than any motive. That is what we are to know. Das sollten wir wissen. Jesus is bigger than your motive. Jesus ist größer als unser Motiv. Remember, he said, I am the way, the truth and the life. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. And he is bigger than whatever motive you have. Und er ist größer als jedes Motiv, was wir haben. Stop rejecting the truth. For whatever motive you have. Hört auf, die Wahrheit zu verweigern wegen irgendwelchen Motiven. We are so much involved in motive today. Uns sind Motive so wichtig. There is nothing bad in it if you are involved in it. Und das ist nicht schlimm. You see, if you believe that you have your motive to be Christ, it's very good. Und du willst, dass deine Motive Jesus Christus sind. Das ist gut. But you have to know that it is the truth that make you free. Was ist die Wahrheit, die uns frei macht? It is not motive that make you free. Nicht Motive machen uns frei. If you reject the truth, wenn du die Wahrheit verweigerst, for any motive at all, für irgendein Motiv, you are no longer of Christ, but of the flesh. Gehörst du nicht mehr zu Christen, du gehörst zum Fleisch. You know, the truth is bigger than any motive. Die Wahrheit ist größer als jedes Motiv. That is what you are to know. Das sollten wir wissen. We are to follow the word of God. Wir sollten Gottes Wort folgen. More than any motive. Mehr als irgendein Motiv. Praise the Lord. Halleluja. You know, a lot of us talks about good motive. Viele von uns sprechen über gute Motive. Christ's motive. Christus Motive. And we want to replace it with the truth. Wir wollen das mit der Wahrheit ersetzen. We no longer listen to the truth. Wir hören der Wahrheit nicht mehr zu. To guide us, to direct our life. Dass die Wahrheit uns unser Leben leitet und führt. We have to know that the truth is Christ himself. Wir müssen wissen, dass die Wahrheit Christus ist. And if you don't allow the truth to be rooted in you, wenn du nicht zulässt, dass die Wahrheit in dir verwurzelt ist, then your motive will be evil. Dann wird dein Motiv bösartig. Satan also have motive. Der Teufel hat auch Motive. That looks like the truth. Die so aussehen wie die Wahrheit. You see, can look like a very good motive. Außer ein gutes Motiv. For example, somebody sleeping with man to get money to sow into the church. Zum Beispiel jemand schläft mit Männern, um aus um Geld zu bekommen. Und dieses Geld sät diese Person in einer Gemeinde. Or somebody going to steal. Oder jemand geht klauen. And you see, getting the money and going to the church to sell. Und das Geld, was er geklaut hat, gibt er in die Gemeinde. You see, it might be a good motive. Das ist ein gutes Motiv zu klauen. Whatever he, anywhere he get the money. You see, stealing or in fornication. Ob durch Unzucht, ob durch Stehlen. But we are to know that the truth is that the Lord wants us to flee fornication. Aber wir sollten wissen, dass die Wahrheit ist, dass Gott möchte, dass wir vor der Unzucht fliehen. Also, he wants us never to steal any longer. Und er will nicht, dass wir klauen. He said, those who steal no more. Er sagt, die geklaut haben, sollen aufhören. But work and give to others. Aber arbeiten und anderen geben. You see, that is his plan for him to change your life. Das ist sein Plan, dein Leben zu that machen. You no longer steal. Das ist nicht mehr klar. That you no longer fornicate. You no longer, you see, all these are the fruit and not the root. All das ist Frucht und nicht Geist. And the root is Christ himself. Und die Wurzel selbst ist Jesus Christus. Today we will be going to 2 Chronicles 18. Heute gehen wir zu 2. Chronik 18. And also to 1 Samuel 15. Auch 1. Samuel 15. And see how the Lord is against rejecting his word. Wenn wir uns anschauen, wie sehr der Herr dagegen ist, dass man sein Wort verletzt. You know, sometimes we don't know how he hates us. He hates to see us rejecting his truth. Manchmal kennen wir nicht, wie sehr es hasst, zu sehen, wie wir seine Wahrheit verweigern. How we reject him. Wie wir ihn verweigern. We ignore him. Ihn ignorieren. You see, and just do whatever motive we want to do. Und das tun, was wir wollen mit unserem. The Old Testament, they did it. They mean it so much. Im Alten Testament hat man das oft getan. And now, today, we do the same. Aber heute tun wir das Gleiche. For so many reasons that we have. Gründen, die wir haben. Let us go to 2 Chronicles 18. 2. Chronik 18. Praise the Lord. Halleluja. 2 Chronicles 18. 2. Chronik 18. We will start from 1. 1. Praise the Lord. Hallelujah. As before I start, today I was just thinking of how the house of God is today. Ich habe heute einfach darüber nachgedacht, wie das Haus Gottes ist. How people reject the truth. Wie Leute die Wahrheit verweigern. How they hate the truth so much. Wie die Wahrheit hassen. That they are now after the flesh. Dass es ihnen jetzt um das Fleisch geht. You see, there are things they want to hear. Es gibt Dinge, die sie hören wollen. And they look for how to hear whatever is that desire. Und sie suchen nach Wegen, wie sie diese Dinge hören können und bekommen können. And I went to that is Revelation, the book of Revelation. Und ich bin in das Buch von Offenbarung gegangen. Where it is written that there is about 1,000. Let's go there. Let us go there and see something. Mm-hmm. Please put your hand in here. We will be coming here. Let me quickly. Let us quickly go here and see what we have there. Revelation. Offenbarung. Let me see. Revelation 7. Offenbarung 7. Verse 4. Vers 4. And I heard the number of them which were sealed. And there were sealed 144,000. Of all tribes of the children of Israel. Then he now mentioned the different tribes. How many? You see, of the tribe of Judah, we are sealed 12,000. And so on and so forth. And here I have, you see, it is a saying that it's only 144,000 that are going to make heaven. Und sieht hier so aus, als ob nur 144,000 Leute es in den Himmel schaffen werden. And before this time, I was always thinking that it's not true. Vorher dachte ich immer, das stimmt nicht. But now I believe it's true. Aber jetzt glaube ich, dass es stimmt. I don't believe it's true. Ich glaube, dass das stimmt. Because how many? How many are ready? Wie viele Leute sind bereit? You see, how many are ready? Wie viele Leute sind wirklich bereit? Somebody have told me long ago that is just that is true, that is 144,000. Then I was always saying, no, it's not possible. I mean, so many children of God everywhere. Das habe ich schon oft gehört, aber ich habe es immer angezweifelt, weil ich gesagt habe, es gibt doch so viele Kinder Gottes auf der Welt. Wie kann das denn sein, dass es nur so wenige sind? Nur 144,000. But I thank God for this ministry. Aber ich danke Gott für diese Gemeinde. This is this ministry, and I'll notice that it's true. Denn seit dieser Gemeinde, das stimmt. That how many people are ready? Wie viele Leute sind bereit? How many? No. Almost none. Fast gar keiner. Jesus said, if care is not taken, the saint will be deceived. Jesus sagt, selbst wir Gläubigen werden irgendwann hinters Licht geführt. He said they will be deceived. Wir werden hinters Licht geführt. Because he said, wide is the gate that leads to hell. Weil dieses and people are just rushing there. Denn die Hölle führt so weit, so breit ist. And narrow is the gate that leads to heaven. Und dieser Weg, der in den Himmel führt, ist so schmal. That leads to life. Denn in das Leben. And few, very few. Nur wenige. Praise the Lord. Halleluja. You have the right to choose wherever you want to go. Zu entscheiden, wohin du gehen willst. I have chosen to follow Christ. Ich habe mich entschieden, Christus zu folgen. I cannot choose for others. Ich kann nicht für andere entscheiden. Praise the Lord. Hallelujah. That they said a woman said. Is it a man that said it or a woman? That said, if you are not going, I'm going. There's a man or a woman that's mentioned. He said, if nobody can hold me back. We were saying something. A woman said, nobody can hold her back. You see, nobody can hold me back. Also niemand, ich werde für niemanden in die Hölle gehen. No situation can take me back. Ich werde für keine Situation in die Hölle gehen. You see, you have to make up your mind and be ready to accept whatever du musst dich entscheiden. You have chosen. Und das akzeptieren, den Weg akzeptieren, den du eingeschlagen hast. Praise the Lord. Halleluja. Second Chronicle 18. 2. Chronik 18. We will quickly start from verse 1. Now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joint affinity with Ahab. There is another king. You see, two kings now joined together. Haben sich vereint. These two kings. Diese zwei Könige. You see, it talks about Jehoshaphat here that he had riches and honor and abundance and joint affinity with Ahab. And after 30 years, he went down to Ahab, to Samaria, and Ahab killed sheep and oxen for him in abundance and for the people that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramon Gilead. You see, this is Jehoshaphat is supposed to be a man of God. Jehoshaphat müsste eigentlich ein Kind Gottes sein. Somebody that have relationship with God, with the true God. Beziehung hat mit dem wahren Gott. He have a relationship with somebody that is another king. Eine Beziehung mit einem anderen König. And this relationship, God was not pleased with it. Und diese Beziehung, der Herr wollte diese Beziehung nicht. He was not pleased because our relationship is to be pleased with our relationship. Gott sollte unsere Beziehung gefallen. We are here, we have to allow him to be involved in our relationship. Sollten zulassen, dass er involviert ist. Our relationship is supposed to come from him. Unsere Beziehung sollten von ihm kommen. From the flesh. Nicht vom Fleisch. You see, the question is he involved in your relationship? Die Frage ist er involviert in deinen Beziehungen? Just like these two kings. Diese zwei Könige. One had relationship with God already. Einer hatte schon eine Beziehung mit Gott. But the Lord was not pleased with his relationship with this other king. Aber der Herr war nicht, hatte kein Gefallen an seiner Beziehung mit diesem anderen. You know, so many of us we pick and choose what we want. Viele von uns entscheiden uns selbst, was wir wollen, was wir nicht wollen. We just pick and it's not his business, it's not God's business, it's my business. Es geht Gott nichts an. I'm big enough to choose whoever I want to have relationship with. Ich bin groß genug, um zu entscheiden, mit wem ich befreundet bin. You see, whoever I want to have fellowship with. Mit wem ich Gemeinschaft und keine Freunde habe. It's not somebody that will tell me that. Das muss mir niemand sagen. It's not even God. Nicht mal Gott muss mir das sagen. And verse 3, and haha. King of Israel said unto Jehoshaphat, king of Judah, Will thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered him, I am as thou art, and my people as your people, and we will be with thee in the war. Praise the Lord. Hallelujah. You know how we are involved in people's life. Wie involviert wir sind im Leben von they Menschen. They want to celebrate birthday, we are there. Sie wollen einen Geburtstag feiern und wir sind da. Whereas we want, they want to celebrate marriage, we are there. Sie wollen eine Hochzeit feiern, wir sind da. They have a problem, we are there. Sie haben Probleme, wir sind da. And we know that these people, they are not. Yeah, the reason they are celebrating birthday is not about Christ. Wir wissen, dass diese Leute ihren Geburtstag nicht wegen Christus feiern. We know that their marriage is not about Christ, but flesh. Ihre Ehe ist nicht über Christus, sondern über das Fleisch. But we say when we are celebrating birthday or celebrating anything is about Christ. That's what we say. Wenn wir etwas feiern, dann feiern wir Jesus Christus. And but we go and celebrate with those that are not even celebrating Christ. Aber wir feiern mit den Menschen, die noch nicht mehr Christus feiern. I wonder who we are. Ich frage mich, wer wir sind. Who are we? Wer wir geworden sind. You know, when we say we are celebrating, I'm celebrating my birthday, but I'm celebrating Christ. Wir sagen, ich feiere meinen Geburtstag, aber ich feiere Christus dafür. But it's somebody that you call your friend. Aber jemanden, den du deinen Freund nennst. And you know that this relationship, you know, this man or this woman, his focus is not on the Lord. Und du weißt, diese Person, ihr Fokus ist nicht auf dem Herrn. Whatever is celebrated is celebrating flesh. Was immer diese Person feiert, ist das Fleisch. What do we do? Was tun wir? We celebrate with them. Wir feiern mit ihnen. You know, repercussion sometimes does not come immediately. Die Konsequenz zeigt sich nicht immer am gleichen Abend. You see, sometimes it takes time before repercussion comes. Manchmal braucht es Zeit, bis diese Konsequenz kommt. And when it comes, you don't even know who is fighting who. Und wenn diese Konsequenz kommt, weißt du nicht mehr, von wo die Konsequenz kommt. You don't even know what the problem is all about. Du weißt nicht, woher das Problem kommt. You don't know where the problem is coming from. Du weißt nicht, wo das Problem kommt. This man agreed to go to war with his friend. Dieser Mann hat zugestimmt, mit seinem Freund in den Krieg zu ziehen. So also, you know, we agree to go to join people to do things. Wir stimmen ein, mit Leuten Dinge zu tun. To do evil. Böses zu tun. What the Lord is not pleased with. Was dem Herrn nicht gefällt. Then verse 5. 5. Therefore the king of Israel gathered together verse 4. 4. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, you know, somebody that is have experience in something, he's now suggesting that they go and see if they are to go at all. You know, sometimes we want to travel or we want to do things. We want to inquire of the Lord or whoever. So somebody we are depending on if we are to go at all. Somebody greater than us that can see the future. Manchmal sind wir uns nicht sicher, ob wir irgendwo hingehen sollen. Und wir gehen zu jemandem, der uns vielleicht dabei helfen kann, dafür zu beten und wissen kann, was auf uns zukommen wird. Because we know that some people can see the future. Ja, wir wissen, dass einige Leute in die Zukunft schauen können. Because it's not everybody that can know the future. Nicht jeder kann die Zukunft sehen. It's not everybody that can see the future. Nicht jeder kann die Zukunft sehen. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Therefore, the king of Israel gathered together of prophets 400 men. 400. 400 prophets. So many. 400 prophets. 400 prophets. And said unto them, shall we go to Ramoth Gilead to battle? Or shall I forbear? Are we to go or not? Sollen wir gehen oder nicht? Am I to go to this journey? Soll ich auf diese Reise gehen? Am I to travel or not? Soll ich verreisen nicht? You want the Lord to answer you. Du willst, dass der Herr dir antwortet. But do you really want the true answer? Aber willst du wirklich die wahrhaftige Antwort? Or you are just asking for fun? Oder fragst du einfach nur aus Spaß? Oh, you have made up your mind. Und du hast dich eh schon entschieden. No matter what, I'm going was to go. Ist, ich werde gehen. Nobody can discourage me. Ich kann mir niemand mehr ausreden. Praise the Lord. Halleluja. Shall we go to Ramoth Gilead? Tobacco, or shall I forbid? You know, sometimes when we have made up our mind, manchmal, wenn wir uns schon entschlossen haben, not even God can change it. Dann kann auch nicht mal Gottes ändern. Praise the Lord. Halleluja. And until we have seen something that is so, something that is so fearful. Erst wenn wir etwas Furchterregendes sehen, etwas Schreckliches sehen. You see something that is so terrible that will threaten us. You see, then sometimes it's too late. Sometimes there's time for repenting. Aber manchmal gibt es auch noch Zeit, Dinge wieder gut zu machen. And they said, go up, for God will deliver it into the king's hand. The 400 said, go. Die 400 haben gesagt, geh. How many people with people? For example, there are 400 pastors here today. Tja, hier gibt es 400 Pastoren. And these 400 pastors here, they are saying the same thing. Und alle 400 Pastoren sagen das Gleiche. You see, they preach this one message of righteousness. Sie predigen über, for example, Gerechtigkeit. And all of them preach the same thing. Und alle predigen das Gleiche. And I preach something different. Aber ich predige was anderes. Who would the world believe? Würde die Welt glauben? Who would people believe? Wem würden Menschen glauben? It would take God for somebody to believe me. Es wird Gott brauchen, damit man mir als einzige Person glaubt. Praise the Lord. Halleluja. There are many ways to hell. Es gibt viele Wege in die Hölle. There's only one way to life. Aber nur ein Weg ins Leben. Don't know that. There are many ways to hell. Viele Wege in die Hölle. There is only one way through Christ. Nur ein Weg durch Jesus Christus. There are a lot of religions. You see everywhere. You see they are going to hell. Die führen alle in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. You see there are many ways to hell. Viele Wege in die Hölle. There's only one way to God, to true Weg God. Zum wahren Gott. But Jehovah, verse 6. But Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord beside that we might inquire of him? You know, this prophet, dieser Prophet, that this 400, diese 400, you know, and here, Jehoshaphat was not satisfied. Jehoshaphat war nicht zufrieden. Praise the Lord. You know, he was not satisfied. Er war nicht zufrieden. Because he could see that he could notice this. He could notice something. Ihm ist etwas aufgefallen. That what he was, are this of God or not? This prophet, this 400. Wir are they of God? Waren sie von Gott? You know, false prophets are everywhere. Es gibt falsche Propheten. Praise the Lord. Halleluja. But Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord besides? Is there no prophet of the Lord? Ist hier kein Prophet? Because people call prophet, there are a lot of prophets everywhere. Es gibt viele Propheten. But are they of Christ or of Satan? Oder vom Teufel. A lot of false prophets. This is Satan prophet. Satan half prophet. And people call them prophets. Leute nennen sie Propheten. But Jehoshaphat could notice something. Aber Jehoshaphat ist that these are not of the Lord. Sind nicht vom Herrn. And verse 7. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him. I hate this man. Ich hasse diesen Mann. You know, people hate me. Leute hassen mich. And I don't even care. For speaking the truth. Weil ich die Wahrheit spreche. For revealing the truth to them. You see, they will run away from here. Sie rennen hier weg. You can run away from here. You cannot run away from Satan. Du kannst wegrennen von der Gemeinde. You know, you can run away from church. Du kannst aus deiner Kirche wegrennen. But you cannot run away from Satan. Aber du kannst dich vom Teufel wegrennen. His spirit is everywhere. You know the church that speaks the truth. Die Kirche, die Wahrheit. The church that is for Christ. Die Kirche, die für Christus. People hate it. Leute hassen das. You see, you can spend 4 hours to watch television. Du kannst 4 Stunden lang Fernseher gucken. But you cannot spend 2 hours to listen to God's message. Aber du kannst nicht 2 Stunden die Predigt anhören. Some people call themselves even more pastors. Einige nennen sich sogar Pastoren. Praise the Lord. Halleluja. He's so terrible today. Das ist schrecklich heute. You see, a pastor cannot even sit down and listen to the word of God for 3 hours. Ein Pastor kann sich nicht mal hinsetzen und 3 Stunden eine Predigt hören. Es gibt immer Beschwerden. You know, whoever is for the truth, we be hated. Wer auch immer für die Wahrheit ist, wird gehasst. The world will hate you. Die Welt wird dich hassen. If you are for Christ. Und für Christus. You know Jesus, he said they hate me. Jesus hat gesagt, sie hassen mich. They hate me and they are going to hate you. Und sie werden auch euch hassen. If you are of the truth, they are going to hate you. Wenn du von der Wahrheit bist, wird man dich hassen. Ah. Praise the Lord. Halleluja. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, for he never prophesied good unto me. You know what the world calls good? Das, was die Welt gut the lies of Satan. Die Lügen des Satans. You see, the desire of flesh. Die Wünsche des Fleisches. You see, what they love. Das, was sie lieben. What they want. Was sie wollen. Not what Christ aber loves. Nicht das, was Christus not what the Lord nicht, wants. Was der Herr will. But what they want. Was sie that's what wollen. They call good. Das nennen sie gut. Exactly like Eve. Genauso wie Eva. You know Eve. You know. Praise the Lord. Halleluja. When he saw the fruit. Als sie die Frucht gesehen hat. When she saw the fruit. Als sie die Frucht gesehen hat. She said it was good. Sie hat gesagt, sie ist gut. The first good from man. Das erste Gut, das erste Richten von einem Menschen. The first good that man ever said. Das erste Gut, was ein Mensch gedacht hat. He said the fruit, the forbidden fruit. Die verbotene Frucht. Was good. War gut. Praise the Lord. Halleluja. You know, today, put something here. Let us quickly go to Genesis. Erster Mose. God introduced good. Gott hat das Gut uns vorgestellt. God introduced good. Er hat uns das Gute vorgestellt. Genesis. Let us first of all go to Genesis 1:25. Genesis 1:25. 25. You see, when God introduced good, he brought good. Als Gott das Gut uns gebracht hat. He said something was good. Er hat gesagt, etwas ist gut. Verse 25. Look at it. 1:25. And God made the beast of the air after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. You know, he measured good here. Er hat gut gesagt. Good comes from God. Das Gute kommt von and it's only God that knows what is good. Nur Gott weiß, was gut ist. For you to know that it's only God that knows what is good. Ich will sehen können, dass nur Gott weiß, was go gut to ist. Genesis 3. 1. Mose 3. You see, if you compare these two good, wenn diese zwei, somebody want to call something good. Jemand nennt etwas gut hier. God, what God said no. Was aber Gott verboten hat. Verse 6. 1. Mose 3, Vers 6. And when the woman saw that the tree was good for food, he saw that the tree was good for food. Sie sah, dass der Baum gut zu essen wäre. What God said, don't eat. Aber das, was Gott verboten hat. You see, that man does not even know what is der good. Mensch weiß gar nicht, was gut nobody ist. Know what is good. Keiner weiß, was gut ist. Praise the Lord. Halleluja. And we want to tell people that we know what is good. Wir wollen den Leuten erzählen, dass wir wissen, was gut ist. And that's why there is always mistake upon mistake. Wir wissen immer Fehler über Fehler. You know, people are looking for a good husband, a good wife. Die Leute suchen nach einem guten Ehemann. How can you know that without Jesus? Guten Ehefrau. Wie kannst du das erkennen? How can you know the good husband, the good wife without Christ? Wie kannst du die gute Ehefrau erkennen ohne Jesus? That introduces good, the author of good. Er, der der Anfang von gut ist und das Ende von gut. The beginning and the end of good. Praise the Lord. Halleluja. You see, how can you know the what is good without Jesus? Wie kannst du erkennen, was gut ist ohne Jesus? Today life is just all about guessing. Heute ist das Leben einfach nur über das Rumraten. This is always guessing. Wir raten. Let us guess. Lass uns raten. And later we guess to marry another person. Und dann raten wir wieder. You see, later we guess to marry another person. Dann lernen wir eben aus dem Leben. That is because it's only God that knows what is aber good. Das passiert, weil wir eben nur wissen, weil nur Gott weiß, was gut look at what Eve called good. Guck dir an, was Eva hier gut nennt. Praise the Lord. Halleluja. Ah! He called evil good. Er hat das Böse gut genannt. You see, Eve called evil good. Eva hat das Böse gut genannt. Evil, we call it good. Das Böse hat sie gut genannt. So also, it's everywhere today. So ist es auch heute. You see, they call evil das good. Das Böse nennen sie gut. Just like what sin is. Genauso wie das, was die Sünde. You know what do the people call sin today? Was denn Menschen heute so? Lying, stealing. Das Lügen, das Stehlen. They never call rejecting Christ sin. Christus zu verweigern, nennen sie nicht Sünde. They never call ignoring Christ. Christus zu ignorieren. Ignoring the word of God, Gottes Wort zu ignorieren, nennen sie nicht Sünde. They're hating God. They never call it sin. Das nennen sie nicht Sünde. But Jesus said, the Holy Spirit, through the Holy Spirit, we can know the real sin. Aber Jesus sagt, nur durch den Heiligen Geist können wir die Wahrheit erkennen. Johannes 16. You know, John 16 talked about sin. He said, we reprove the word of sin. Er wird zeigen, was Sünde bedeutet. He will tell us what sin really means. Er wird uns erklären, that is, he's rejecting him. Ihn zu verweigern. Ignoring him. Zu ignorieren. But today, what do people know as was sin? Nennen Leute heute Sünde? They never see rejecting Christ as sin. Zu verweigern ist für sie keine Sünde. But stealing, lying. Aber stehlen. The fruit. Das, aber but the root. Die Frucht, aber die Wurzel davon. Is the problem. Ist das wahre Problem. Praise the Lord. Halleluja. Let us go back to 2 Chronicles 18. 2. Chronik 18. Verse 7 again. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him. I'm not surprised when people hate me. Ich bin nicht verwundert, wenn Leute mich hassen. I'm not surprised when people hate me. Ich bin nicht verwundert, wenn Leute mich hassen. But he never prophesied good unto me, but always evil. You see, they call good evil sie and das evil Gute böse good. Und das Böse gut. They call lies good. Lügen sind gut. But you see, they don't call truth evil. Na, Wahrheit ist böse. He said, you always prophesy evil. Somebody that prophesied the truth to you. Jemand, der dir die Wahrheit weissagt. That revealed the truth to you. Der die Wahrheit offenbart. You turn it to evil. Du sagst, es ist bösartig. Just like, it's an example of today. Es ist ein, it's still was going on today. Einfach vorgeht auf der it's still everywhere today. Überall zu sehen. The same is Micah. It's Micah. The son of Imlah. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Don't condemn him to death. Verurteile ihn nicht. Praise the Lord. And the king of Israel called for one of his officers and said, fetch quickly Micah, the son of Imlah. And the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, sat either of them on his throne, clothed in their robes, and they sat in a void place at the entering in of the gate of Samaria, and all the prophets prophesied before them. Whatever I know before this man, Jehoshaphat, join this king of Israel. He might already have a motive. The motive why he was going to join him. Er hatte ein Motiv, weshalb er it might be good, mit dem very König good. Zusammenarbeiten wollte. You know, there are a lot of very good motives. Es gibt viele gute Motive. That you can just see that is Christ is good, is good. Es ist Christus, ist gut. Nobody will condemn you. Niemand wird dich dafür verurteilen. Look at verse 10. And Zedekiah, the son of Shinnana, had made him horns of iron, and said, thus said the Lord, with this thou shalt push Syria until they be consume. One of the prophets, you see, said you are going to win, no problem at all. Du wirst gewinnen, kein Ding. Das ist eine geregelte Sache. And all the prophets prophesied souls, saying, go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord shall deliver it into your hand, the hand of the king. You see, they prophesied lies. Using God's name. Lügen prophezeit im Namen von Gott. They prophesy lies using the name of the Lord. Im Namen des Herrn. That whatever they were prophesying was not from God. Immer sie prophezeit haben, war nicht von Gott. There are a lot of prophecy everywhere today. Viele Prophetien. Ja, lies. Aber es sind Lügen. Today our prophecy is the message. Heute ist die Prophezeiung die Botschaft. This is no longer vision. Es gibt nicht mehr Vision. We are the period of vision is over. Die Zeit der Vision ist vorbei. The period of you see help me to check what I'm going to do. It's over. Die Zeit der Wahrsagerei ist vorbei. You see, just help me to see the future. Hilf mir in die Zukunft zu you schauen. See, now Christ is everything. Jetzt ist Christus alles. Christ is our future. Er ist unsere Zukunft. We don't need somebody to tell us our wir future. Wir brauchen niemanden, der uns unsere Zukunft praise the Lord. Halleluja. You see, we don't need anybody, you see, if you are really a child of wenn God. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. You don't need vision. Dann brauchst du keine Vision. All you need is the word of God, the truth. Du brauchst Gottes Wort, die Wahrheit. All you need is our relationship with Christ. Praise the Lord. You see, we don't need vision any longer. You see, where you say, tell me what to do, tell me what to do. As you have relationship with God, everything comes into their proper place. Wenn wir Beziehung mit Jesus Christus haben, dann wird sich alles regeln. Alles wird sich ergeben. Verse 12. And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, behold the words of the prophet, declare good to the king with one asset. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. Praise the Lord. Hallelujah. You don't know what you are playing with. Weißt du, womit du eigentlich spielst? You see, you are playing with life. Du spielst mit Leben. You know when somebody is going to get married. Wenn jemand heiraten wird. You see, you are looking for me. Du suchst nach einem Ehepartner. You believe you are right. It's time you get married. Du glaubst, es ist an der Zeit für dich zu heiraten. And you don't want to pick and choose by yourself. Und du willst selbst entscheiden, wen du heiratest. You are joking with your life. Aber du spielst mit deinem Leben. You are joking with your life. Du setzt dein Leben aufs Spiel. You will regret it. Du wirst es bereuen. It's just a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Praise the Lord. Halleluja. Because marriage is not a little journey. Denn die Ehe it's lifetime. Ist kein Tagesausflug. Es ist für immer. You are going to face a lot of music. Du wirst mit vielen Dingen konfrontiert werden. You see, somebody you call good might be evil. Jemand, den du gut nennst, ist vielleicht like bösartig, wie Eva. You might so blue, so handsome, so a beautiful girl. Sieht vielleicht gut aus, sieht als Mädchen aus. She always speaks so good. Sie spricht immer so viel. You see, nothing evil comes from her, from her mouth. Nie was Bösartiges. But inside. Aber it's only God that can see. Das kann nur Gott sehen. It's only Christ that know what nur is Christus inside. Weiß, was da drin verborgen ist. Praise the Lord. Halleluja. And Micah said, as the Lord liveth, even what my God said, that I will speak. Amen. He said, I will speak what the Lord gave me to speak. Das sagen, was der Himmel no matter hat. What. Egal was ist. Amina, can you help us to read 14 und 15. Als Micha vor Ahab stand, fragte ihn der König, Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder nicht? Natürlich, greift nur an, antwortete der Prophet. Bestimmt wird die Stadt in eure Gewalt gegeben und ihr kommt als die großen Sieger zurück. Doch der König hakte nach, wie muss ich dich beschwören, damit du mir nur die reine Wahrheit sagst? Was hat der Held dir gezeigt? Praise the Lord. Hallelujah. You see, this is, you know, this king of Israel. Dieser König von Israel. He knows the truth. Er kennt die Wahrheit. He knows the lies. Er kennt die Lügen. He knows that the prophets, the 400, they were speaking lies. Er wusste, dass die 400 Lügen. Look at verse 14. Vers 14. And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go to Ramon Gilead to battle, or shall I forbear? And he said, go ye up and prosper, and they shall be delivered into your hand. Just like others spoke. So wie anderes gesagt hat. But this king was not satisfied. Der König war nicht zufrieden. You know that this man is so different. Dieser Mann ist anders. He's never after the lies of Satan. Ihm geht es nicht um die Lüge. You see, others can go to one side, but now he's going to another. Whatever the decide the Lord take him auf to. Auf eine Seite schlagen, aber er wird sich immer verrückt. They know you. Sie kennen dich. If you are really a child of God. Ein Kind Gottes. They know you. They know you. They know you. You know. Jesus, I know. Paul, Jesus I know. Ich, who are you? Satan, know you. Der Teufel kennt dich. Praise the Lord. Hallelujah. You see, they know you. They know that you are different. Sie wissen, dass du anders bist. They know that you are not one of them. Dass du nicht einer von ihnen bist. They might pretend not to know, but vielleicht they know. Vielleicht tun sie so, als ob sie dich nicht kennen, aber sie kennen dich. Verse 15. And the king said unto him, how many times shall I adjure thee? That thou say nothing but the truth to me in the name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If you know the truth, why don't you follow the truth? Wieso fragst du nicht der Wahrheit? Why are you still asking him? Wieso fragst du ihn dann auch? Oh my God. So you just want to hear. Du willst einfach nur mal hören. You know, somebody know that. Abortion is evil. Jemand weiß, dass Abtreibung böse ist. And you are coming to ask me. Aber du kommst zu mir, um mich zu fragen. Then I tell you, do it. Sag ich dir, tu es. Just like Micah is saying, you can go. Wie Micah sagt, geh. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to direct your lass life. Lass du, was der Heilige Geist dein Leben leitet. Don't allow the lies of Satan to control you. Lass nicht zu, dass die Lügen des Satans dich überwältigen. To overwhelm you, to consume you. Dich überwältigen und dich verschlucken. Verse 16. Then he said, I did see all Israel scattered upon the mountains as sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let them return, therefore, every man to his house in peace. And the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not? Oh my God. Did I not tell thee? Habe ich dir nicht gesagt? That he would not prophesy good unto dass er mir nichts Gutes weissagen wird. You know, you see, what is my core good? Ja, dass dieser Mann gut nennt, Lügen. Oh my God. What do you want from me? Was willst du von mir? That's what prophet supposed to. What do you want was from hätte me? Der, fragen, was willst du von you mir? You want the truth or not? Willst du Wahrheit oder nicht? My God. He said, we not prophesy any good, but evil. Er wird nichts Gutes prophezeien, aber nur Schlechtes. But it's the truth. Also ist die Wahrheit. He's the truth. Es ist die Wahrheit. No matter how you see it, egal wie du es siehst oder drehst. You know, people might not believe it. They might reject it, but it's the truth. Aber es ist die Wahrheit. You see, people might hate it. Sie hassen es vielleicht. I condemn it to death. Und verurteilen mich. But the truth is die Wahrheit. The truth. Bleibt die Wahrheit. You cannot change it. Dagegen kannst du nicht. It remains the truth. Es bleibt die Wahrheit. Like Paul said, there is nothing we can do against the truth. Wie Paulus gesagt hat, es gibt nichts, was wir gegen die Wahrheit tun. He's already there. Sie ist schon da. All you need is to do is cooperate with the truth. Alles, was du tun hast, ist dieser Wahrheit beugen und kooperieren. God cannot change the truth because of you. Gott wird die Wahrheit nicht ändern wegen dir. Praise the Lord. Hallelujah. You see, God cannot change the truth because of you. Wahrheit ändern wegen dir. Again he said, therefore, hear the word of the Lord. This man arrived. This man landed. He landed. The Micah. I saw the Lord sitting upon his throne, and all the hosts of heaven standing on his right hand and on his left. And the Lord said, who shall entice Ahab, king of Israel, that he may go up and fall at Ramon Gilead? And one speak saying after this manner, and another saying after that manner. Then there came out a spirit, and stood before the Lord, and said, I will entice him. And the Lord said unto him, wherewith? Verse 21. And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. You know, this man's desire has been evil. Die Wünsche dieses Mannes waren bösartig. He has been evil. Bösartig. You see, he never chose God. That's this is not the beginning. This is not the beginning. You know, he said, Micah never prophesied anything good. Micah hat nicht he has been fighting with this man. Prophezeit, er hat immer gegen diesen König gekämpft. He has been against this man. Er war immer gegen ihn. He has hated this man. Hat ihn gehasst. Because he speaks the truth. Weil dieser Prophet die Wahrheit spricht. Praise the Lord. Halleluja. Verse 21, and he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt also prevail. Go out and do so. Praise the Lord. Amen. Now, therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of this prophet, and the Lord has spoken evil against thee. You know, it's Micah that is now revealing it. Micah offenbart diese ganzen He's Sachen. Not saying all these people, they are liars. All diese Leute sind Lügner. Praise the Lord. You know, it's so interesting. If you are so sure of who bist, you are. Wer du bist. You see, if you are so sure of the Jesus that you have. Wenn du sicher bist, wer you know, I'm so sure of the message that is speak through me. Ich bin mir so sicher, weil diese Botschaft That's why when I see lies, I just say this is a lie. Also, wenn ich Lügen sehe, sage ich es. Dass eine Lüge ist. I know that religious are they are liars. Ich weiß, religion. All these religions. Alle Lügner sind. Yeah, it's only one way. It's Christ. Ein Weg und das ist Christ. And you have to humble and be a baby to du musst me. Dich demütigen. He is your father. Er you, ist dein Vater. You remain a baby for him forever. Du bleibst für immer ein Baby. You are never mature before him. Reif, wenn es um ihn geht. That's why once he comes to Christ, you remain a baby. Bleibst du ein Baby. There is no maturity. Da gibt es keine Reife. But before you swore, you are mature. He sees you. He sees you so great. He said, he told Moses, he said, I will make you a god before Pharaoh. Gott hat zu Mose gesagt, ich werde dich zum Gott machen vor Pharaoh. Before these people, before problems, wirst du wie ein Gott sein. Vor diesen Problemen sind wir wie Gott. Before problems, before sicknesses and diseases, you are Jesus. Sind wir Jesus. Before death, you are Christ. Sind wir Christus. And that's why nothing can touch you. Deswegen kann man dich antasten. You see, before this problem, you see, all this earthquake, all this whatever is fighting people. All diesen you see, you are God. You are Jesus. Sind wir Jesus Christus. But before Jesus, you are baby. You are nothing without him. Sind wir nichts ohne ihn. You are a baby and he takes care of you. Er gibt auch he is your Lord and your Savior. Er ist ein Herr und Retter. You are never your Lord and your Savior. Du bist no matter how old you are egal wie alt du in bist, the ministry. In der Gemeinde. Praise the Lord. Hallelujah. Then Zedekiah, the son of Shemaiah, came near and smote Micah upon the cheek and said, which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? You know, they want to compare themselves to another. Sie wollen sich miteinander vergleichen. Who is greatest? Wer ist Who is the greatest wer ist among größer unter uns? You know, the disciples said the same thing. Who is the greatest among us? Wer ist der Größte unter uns? And Jesus brought a little child. Und Jesus hat ein kleines Kind. And said, who can humble himself and become like a little child? Wie dieses Kind. In the kingdom of Christ. Im Königreich von Christ. In my own kingdom is the greatest. Königreich, der ist der Größte. He's not who shout most. Nicht wer am meisten He's not who have money most. Wer am meisten Geld hat. Or who have whatever, you know, name. They know them everywhere. Oder wer... You know, the product of the children. Which church are you going to? Is it the one? Nobody even knows it. Bekannten, bekannten Namen hat die meisten Bücher. Nobody know Micah. Keiner kannte diesen Propheten Micah. Nobody know Micah. They know the 400. Man kannte die 400. But Micah was the real truth. War der Wahrhaftige. Praise the Lord. You see, nobody know him. Keiner but that does not take the truth away from aber him. Aber das nimmt ihm nicht die Wahrheit weg. Nobody know me today. Keiner kennt mich. But nobody can take the truth away from und me. Niemand kann mir die Wahrheit wegnehmen. Praise the Lord. Halleluja. And Micah said, behold, thou shalt see on that day when thou shalt go into an inner chamber to hide yourself. Praise the Lord. Yeah. He said, you are going to see on that day, you will hide your face. Du wirst dich verstecken. You will go and hide yourself. Du wirst dich verstecken gehen. Because you allow the spirit of lies to go through. Du hast zugelassen, dass dieser Lügengeist durch dich hindurch geht. Then the king of Israel said, take ye Micah and carry him back to Ammon, the governor of the city, and to Joash, the king's son. And say, thus said the king, put this fellow in prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I return in peace. You are joking with a man of God. Du legst dich mit einem Kind an. A true man of God. Mit einem Mann Gottes legst du dich an. Nobody should joke with me. Keiner sollte sich mit mir anlegen. Praise the Lord. Halleluja. Now whatever I'm preaching here is not from me. Egal was ich hier predige, ist nicht von mir, es ist von Christus. I don't know them myself. Without him I cannot, I'm not clever enough to know all this. Ich bin nicht schlau genug, um das alles zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. And Micah said, if thou certainly return in peace, then have not the Lord spoken by me. And he said, hearken, all ye people. Oh, praise the Lord. Hallelujah. You see, you have... know who you are. Wisst ihr, wer du bist? You see, know who you are. So the king of Israel, Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramon Gilead. And the king of Israel said unto him, now this guy, he said, so that you now look, so the other one look like the other one. Er hat sich jetzt verkleidet, damit er so aussieht wie der andere. And in verse 30, look at verse 30. Now the king of Syria had commanded the captain of the chariot that they were with him, saying, fight ye not with small or great, save only with the king of Israel. And it came to pass, when the captain of the chariot saw Jehoshaphat, that they said, it is the king of Israel. Therefore, they compassed about him to fight. But Jehoshaphat cried, and the Lord helped him, and the Lord moved them to depart from him. He was not supposed to be there at all. Hätte gar nicht da sein sollen. He was not supposed to be there at all. Gar nicht da sein sollen. But he was sitting. Er war da. But we thank God for the God of mercy. Aber wir danken Gott für den Gott der Gnade. We thank God for the... He could have been dead. Dead. Er einfach so sterben. And so many times that is what we do. Und das ist so oft, was wir tun. Where he doesn't want us to be. Wo wir nicht sein sollen, sind wir. We are always the places where he doesn't want us to be. Ort, wo er uns nicht haben will. What do you want? Was willst du? Is it not Christ that you want? Willst du nicht Jesus Christus? Are you not satisfied with him? Bist du nicht zufrieden? Is he not enough for you? Ist er nicht genug für dich? It's like Mercy was saying today. She said, was meine Tochter gesagt hat. She said, there are places she wanted to go to. Es gab Orte, an die sie gehen wollte. That they said they were so beautiful. Und die sind wunderschön. Oh, they are so beautiful. Das sind wunderschöne Orte. But now the Lord has told her that heaven is more beautiful. Und Sinano. Sie hat gesagt, dass oft hat sie darüber nachgedacht, dass es so viele Orte auf dieser Welt gibt, die sie gerne noch sehen möchte, bevor sie halt diese Welt irgendwann verlässt oder von Christus abgeholt wird. Und irgendwann hat sie einfach erkannt, hat der Heilige Geist sie einfach klar gemacht, dass egal wie wunderschön diese Orte hier sind, ob es Bali ist, ob es andere wunderschöne Orte sind auf dieser Welt, dass der Himmel immer noch schöner sein wird. Deswegen, wenn wir am Ende des Tages bei Jesus Christus sind, werden wir trotzdem nichts verpasst haben, weil das, was wir bei ihm sehen werden, ist immer noch größer als das, was wir hier zurückgelassen haben. Praise the Lord. You know, sometimes we want to go to everywhere. Oft wollen wir die ganze Welt. We want to see everywhere. Wir wollen alles sehen. Do you really need it? Aber brauchen wir das wirklich? All you need is Christ. Alles, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, allow it to be Christ alone that you need. Du hast Christus allein, das ist das, was du brauchst. And the Lord diverted them away from him, save Jehoshaphat. Aber der Herr hat sie von ihm weggelockt. And later, if you read it to the end of that chapter 18, that this the king of Israel was killed. Und später, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass der König von Israel getötet worden ist. Also der wahre König von Israel wurde dann getötet. And in chapter 19. From 1, let us quickly read from 1. And Jehoshaphat, the king of Judah, returned to his house in peace to Jerusalem. Thank God it's not in pieces. Gott sei Dank in Stücken. They could have returned him in pieces. Er hätte ihn stückchenweise zurückgebracht. Aber er ist in Frieden gekommen. Because of the mercy of the Lord. Wegen der Barmherzigkeit Gottes. And Jehu, the son of Hanani, the seer, went out to meet him and said to King Jehoshaphat, should thou help the ungodly? You know, many times we help the ungodly. Oft helfen wir den Gottlosen. We celebrate birthday with them. Wir feiern mit ihnen Geburtstag. We celebrate their marriage with them. Wir feiern ihre Hochzeit. We celebrate things with them. Wir feiern Dinge mit ihnen. We know that they never celebrate Jesus. Wir wissen, dass die Jesus they celebrate flesh. Wir feiern das Fleisch. But we don't care. We celebrate with them. Egal, wir feiern trotzdem mit ihnen. Should you help the ungodly? Sollten wir den Gottlosen? Those that you know that they are not of Christ. Die, welche den Herrn hassen. Praise the Lord. He's so deadly, praise. Tödlich. So many times we open the door for Satan to come in different ways. Oft öffnen wir die Tür dem Satan, damit er reinkommt. And later, this repercussion is always there. Und dieser Nachgeschmack, die Konsequenz kommt immer später. You see, sometimes you can see the repercussion immediately. Sometimes comes later. Manchmal kommt die Konsequenz direkt am gleichen Abend. You don't even know where all these problems are coming from. Und weißt du, woher diese Probleme kommen? Because you have opened the door in the first place. Weil du die Tür knowing or not knowing it. You see, choosing helps joining them to celebrate. Celebrate flesh. Dass du sie unterstützt hast, damit das Fleisch zu feiern. You will not celebrate. You don't celebrate. You believe you don't celebrate flesh. Du glaubst, dass du das Fleisch nicht feierst. You see, when you are celebrating your birthday, your marriage, your whatever, you see, it's always I'm celebrating Christ. Du weißt, dass du Christus feierst. But when they are celebrating, aber wenn sie feiern, you just celebrate Christ. Feiern sie es eben Christus oder das Fleisch. Then you join them to celebrate that flesh. Aber du unterstützt sie dabei und feierst. When you know that they are not celebrating Christ, du weißt, dass sie nicht Christus feiern. Wer bist du dann? Which side are you? Auf welcher Seite stehst du? Jesus said, if you are not for me, you are against me. Jesus sagt, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Praise the Lord. Halleluja. You see, it's hard time we choose. Es ist ein höchster Zeit. Are we for Christ or against Christ? Für Jesus oder gegen Jesus. You cannot be here and there. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Should thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore is his wrath upon thee from before the Lord. Nevertheless, there was these are good things. Found, there are good things found in thee, in that thou hast taken away the gross out of the hand, and hast prepared the heart to seek the Lord. The Lord looked for just a tiny rope to save him. Gott hat noch mercy, eine the God of mercy. Der Gott der Barmherzigkeit hat noch eine kleine Schnur gesucht, mit dem er gefunden, mit dem er ihn gerettet hat. How many times will the Lord keep on telling us? Wie oft muss es uns der Herr sagen? That we are to listen to him. Ihm zuhören sollen. You see, these people, they never, you know, there are things they want to hear. Es gibt Leute, Dinge, die sie hören wollen. There are things, let us go to two places here before we leave here. Look at 2 Timothy 4. 2. Timotheus 4. 2 Timothy 4. For you to know that today is still like it's still like the time of Jehoshaphat. Wir erkennen, dass es heute immer noch so ist wie in der Zeit von the time of this king, the king of Israel, 2 Timothy. 2. Timotheus. Amen. If you compare this very place, that's where we are coming from, 2 Chronicle 18. 2. Chronik 18. Look, I want to show you something here. 2 Chronicle 18. 2. Chronik 18. Verse 17. Vers 17. You see, and the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell you that he would not prophesy good unto me, but evil? Then look at 2 Timothy 4. 2 Timothy from verse 2. 4, 2. So if you read, if you really understand where we are coming from, you can see that this 2 Timothy 4 is talking the same thing. It's just the same time they were. We are still in that same time today. Wir sind immer noch in dieser gleichen Zeit. He said, let us start from verse 1. And I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, whom shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. You see, reprove doctrines. Reprove doctrine. Wir sollen lernen, widerlegen. You see, doctrine, different doctrine that is coming from places. Verschiedene Lehren, die kommen. You see, rebuke doctrines. Wir sollen sie verweigern. Exhort with long suffering. Mit Langmut. Then verse 3. For the time will come where they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itchy ears. They are looking for somebody that will preach what the Lord. Sie suchen nach Lehrern, die das ihnen das geben werden, was ihnen gefällt. You see what they desire. You know that was what this man did. Das ist das, was dieser Mann as he hat. Sent for 400. Prophets. Also diese 400 Propheten, so come and prophesy hergeholt hat, die ihm lügen. He knows that these 400 will tell him what he er wusste, dass diese 400 ihm das sagen werden, was er will. You see, these 400, they are ready to tell him what he wants. Die waren bereit, ihm das zu sagen, was so er wollte. That is what we want. You know, somebody that will speak, tell us the truth. We will not even go there. Wir gehen nicht in die Gemeinde, in die Orte, wo uns die Wahrheit gegeben wird, sondern lieber an die Orte, wo uns das gegeben wird, was uns gefällt. A living church is so empty today. Eine lebendige Gemeinde ist so leer. Look at evil churches. Aber bösartige Gemeinden. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. And they shall turn away their ears from the truth. Jenny, can you help us to read 4 and 5? 4 und 5. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden abzuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. For the time will come, when they will be endure. Okay, verse 4. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. They don't want to hear the truth. Like that man, like that king, that king, the king of Israel. And then in verse 5, but watch thou in all things endure affliction. I'm enduring affliction today. Ich ertrage dir den Drangsal. You see, if you are a child of God, if you are of the truth, von der Wahrheit, you are going to endure affliction. Wirst du Drangsal because a lot will hate you. Und viele werden dich hassen. You see, people will speak of you evil. Leute werden bösartiges über dich sprechen. They're different. They will run away from you. Die werden von dir weglaufen. You sit here, they will go and sit in other places. They will never come near weg. You. Sie kommen nicht in deine Nähe. You see, they will not have anything. They don't want to celebrate anything. They don't call you again. Sie rufen dich nicht mehr an. Praise the Lord. Halleluja. I thank God when they don't call me for evil. Ich danke Gott, wenn man mich nicht mehr für das. Because I don't want to. I'm not after celebrating. Denn ich möchte mit niemandem das Böse feiern. If you are celebrating flesh, that is evil. Wenn du das Fleisch feierst, ist das böse. If you are celebrating birthday and it's not Christ that you are celebrating, it's evil. Wenn du Geburtstag feierst und es ist nicht Christus, den du feierst, ist and if they don't invite me, I'm grateful. Und wenn man mich dann nicht einlädt, I'm grateful because I don't want to be there. Denn ich will nicht Teil davon. You see, they are celebrating their 1-year marriage, their whatever marriage. I don't want to be there. Ich brauche da nicht mit dabei zu sein. I don't even need them to invite me. Ich muss nicht eingeladen werden. Because I don't want to be there. Ich möchte nicht da sein. Praise the Lord. Halleluja. But watch thou in all things endure affliction. That is the affliction we endure today. Das ist die Widrigkeit, die wir dulden müssen. Affliction is not you are in sicknesses and diseases. Widrigkeit heißt nicht, dass man is not you are in poverty. Dass man Krebs hat oder dass man in Armut ist. Do the work of evangelist. Make full proof of your ministry. You see, ministry. For I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the truth. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Be careful how you join people. Pass auf, wie du Leute unterstützt. You see, people you are there for. Leute, für die du da bist. Those that you pity. Leute, mit denen du Mitleid hast. You see, though the pity of this world. Das Mitleid dieser Welt. The good of this world. Das Gute dieser you Welt. You see, you might have whatever motive in you. Vielleicht hast du ein gutes Motiv. You see, my motive is so. My motive is good, it's of God. Motiv ist gut, es ist remember, Gott. The truth is greater than aber motive, any daran, motive you have. Die Wahrheit ist immer noch größer the word of God said, the word of God told Jehoshaphat. Das Wort Gottes hat Jehoshaphat gesagt. You see, don't go. Geh nicht. But the motive or whatever he had made him to go to join him. Hat ihn dazu bewegt, dennoch dahin zu gehen. You see, motive, a lot of time, motive can destroy us. Auch kann das Motiv uns zerstören. You see, a lot of, so many times we have at the back of motive to do evil. Dann verstecken wir uns hinter einem Motiv. To do what God does not want us to do. Was der Herr uns nicht will. We see it as a good motive. Wir sagen, es ist ein gutes Motiv. But it is not about motive. Es geht um die Truth. Es geht um die Wahrheit. You see, make sure that whatever you choose the truth more than whatever motive you want to do, you have in mind. In Luke 11, let us go to Luke 11. Lukas 11. Luke 11. Lukas 11. Verse 23. Praise the Lord. Halleluja. He that is not with me is against me, said Jesus. And he that gathereth not with me scattereth. If you are not for Jesus, wenn ich für Jesus bin, you cannot be in between. Kannst dich dazwischen stehen. You cannot be in between. Kannst dich dazwischen stehen. And a lot of us we want to be in between. Viele von uns wollen dazwischen stehen. If you are not for Jesus, wenn you are against Jesus. Bist du gegen Jesus. He said, if you do not gather with him, you scatter. Lukas 11. Praise the Lord. Halleluja. Lukas 11. 23. 23, okay. Let us go to 1 Samuel. And yes, you Samuel. See obedience. And what obedience? That obedience is better than sacrifice. Wir uns anschauen, dass Gehorsam besser ist als Opfer. You see, obeying the truth is better than any motive. Der Wahrheit zu gehorchen ist besser als jedes Motiv. Obeying the truth. You see, here, before I came here, before I came to Deutschland, I did not even know anything about motive. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wusste ich nichts über Motive. And I'm sure in Africa, they will not know much about this motive. Auch in Afrika, glaube ich, wissen nicht viel was über Motive. But since, as you keep on knowing the truth, und wenn du weiter in die Weiterkennst, and you keep on going to the word of God, growing in the word of God, you cannot see there are two motives, good and bad. Und wenn du weiter in Gottes Wort wächst, erkennst du, dass es zwei Motive gibt, gute ein gutes Motiv und ein böses Motiv. Christ's Motiv and flesh, the motive of flesh. Das Motiv von Christus und das Motiv vom Fleisch. But we have to know that no matter the motive. Wir sollten wissen, dass any of the two, egal was das Motiv ist, is greater, dass die Wahrheit größer ist als jedes Motiv. Because so many times, what we the motive of Christ that we have talked, we believe is of Christ is not of Christ at all. Denn manchmal denken wir, dass die Motive, die von Christus sind, manchmal sind die Motive, die wir meinen, von Christus zu sein, nicht von Christus. And you know, we have to please the Lord. Wir sollten dem Herrn gefallen. First Samuel 15. We'll quickly read from 1. Samuel said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee, to be king over his people, over Israel. Now, therefore, hearken thou unto the voice of the Lord, the word of... He said, hearken now, hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Listen to the voice of God. Hör auf die Stimme Gottes. Listen. You see, somebody, you see, the, Samuel is telling Saul, King Saul, that listen, always listen to the voice of God. Prophet Samuel sagt zu König Saul, dass er der Stimme Gottes immer hören soll. You see, always believe the word of God. Er soll Gottes Wort glauben. Obey the truth. Der Wahrheit gehorchen. You see, God say yes. Go for that yes. Dann if he says no, go for the no. Wenn er nein sagt, halt an it's better than whatever motive you have. Es ist besser als jedes Motiv, was du hast. Then look at verse 2. Thus said the Lord of hosts. I remember that which the Lord want to command, want to give a job to King Saul to do. Der Herr will Saul eine Aufgabe geben. König Saul eine Aufgabe and geben. He said, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Verse 3. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman. Listen, infant and suckling. You see, Kinder und Säuglinge. Kill babies. Babies. He said, kill babies. Kill infant and suckling. Kill all of them. Wird alles töten. God sends King Saul to go and kill people. Kill everything in that city. Du sollst alles in dieser Stadt töten. Slay both men and women, man and woman, infants and suckling, ox and sheep, camel and ox. You know, there is nobody innocent except niemand Christ. Ist unschuldig, nur Christus. He said, kill the babies. Today, people will save the babies. Heute würden die Leute die Babys they will say they are innocent. Aber they sie sind unschuldig, sie haben ein Motiv. You see, these children, these babies are innocent. Diese Babys sind they are not supposed to die. Sie sollten nicht sterben. They don't have anything to do with sie whatever problem. Mit dieser but God said, kill them. Aber Gott sagt, töte sie. Allow the word of God. He is God, not you. Er ist Gott, nicht du. You cannot tell him what to do. He's to tell you what to do. Er zu tun oder zu lassen. Er sitzt auf dem Richterstuhl. He said, kill all of them. Then verse 4. Yeah. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid with wait in the valley. And Saul said unto the Canaanites, go, depart, get thou down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you show kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Canaanites departed from among the Amalekites. Praise the Lord. Hallelujah. You know, who is for God's children? Wer ist für Gottes Kinder? We always receive mercy. Die werden immer Barmherzigkeit erleben. Then in verse 7. And Saul smite the Amalekite from Havilah until thou cometh to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalek, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. You see, he killed all, but he left, he took the king. Er hat alle getötet, aber he did not kill the king. Hat er nicht getötet. But God said, kill all. Aber Gott hat gesagt, töte alle. He killed the babies and all, but he left the king. Er hat alle getötet, aber den König nicht. But Saul and his people spare Agag and the best of the sheep. You see, some sheep, they left some sheep. Alles, was wertvoll war, hat er nicht and getötet. Of the oxen and of the fatling and the lambs and all that was good and would not utterly destroy them. But God said, destroy all. Praise the Lord. Hallelujah. But everything that was vile and refused that they destroy utterly. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, the Lord now came to Samuel, and he spoke to Samuel. Ging dann der Herr zu Samuel und he said, it repented me that I have set up Saul to be king. Ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe. Will you allow the Lord to say this to you? I don't want it. Das will ich nicht. You see, I'm going to learn what he loves and hate what he hates. Ich werde das lieben, was er liebt und was hasst, was er hasst. Egal wie gut es von außen aussieht. No, because nothing can bring, that can take me out of it. Denn nichts kann mich you see, I'm going to learn what he loves and hate what he hates. Ich werde das lieben, was er liebt und das hasst. Praise the Lord. Look at what he said concerning King Saul. Oh my God. He repented me that I have set up Saul to be king. For he is turned back from following me, and had not performed my commandment. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. It grieved Samuel. It was so painful to me. Er schrie die ganze Nacht. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilead. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, blessed be thou of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. As if the Lord is blind. So, als ob der Herr blind will not see the king that is paid. Er sieht nicht das, was ich nicht getan habe. Er kann diese ganzen Sachen. Ich kann es von dem Herrn verstecken. What are you hiding? You can hide from pastor, but you cannot hide from the Lord. Du kannst dich vom Herrn, du kannst dich vom Pastor. Halleluja. Vor Geschwistern verstecken, aber was? You can hide from brothers and sisters. Was kannst du vor Gott verstecken? You see, there are secrets. People hide secrets. They want to hide things. You see, they do things. You are not there. Die tun Dinge und du bist nicht dabei. They will not tell you. I don't want to discuss it. Anybody. Ich will es mit niemandem besprechen. You see, they hide it, they keep it away. You can keep it away from brothers and sisters. But can you keep it away from Satan? Vom Teufel verbergen. You see, you cannot keep it away from God. Teufel, von Gott kannst du es nicht verbergen. They see everything. Sie sehen alles. The devil knows when you are using his own weapon. Der Teufel weiß, wenn du seine Waffen benutzt, um zu. You don't need to tell anybody. Handeln, du brauchst es nicht sagen. Der Teufel weiß es schon. Praise the Lord. Halleluja. You see, not God knows if you are for him. Gott weiß, ob du für ihn. If you are holding the truth. Ob du die Wahrheit. If you depend on him, if you trust him, if you are really waiting upon him, auf ihn wartest, he knows. Er weiß, ob du wirklich you wartest. Don't need to tell anybody. You know, people will not want to discuss things with people. Leute wollen Dinge they keep it in secret. I will not tell anybody, I will keep it to myself. Sie behalten Dinge für sich. There's nothing you can keep to yourself. Aber nichts kannst du für dich because behalten. God knows. Denn Gott weiß he can see all. Er kann alles and Satan can also see all. Der Teufel kann auch alles sehen. Praise the Lord. Halleluja. He's the master of secrets. Er ist der Meister der Geheimnisse. Evil secret. Der bösartige Geheimnisse. Evil secret. Satan is the master. Der Teufel ist der Meister. Look, I feel like it's so. It's as if God cannot see things. Du, als ob Gott Dinge nicht sehen kann. He's here in our job. I see him not here. It won't happen. Ich hab nichts passiert. Was? Verse 13. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. I have performed it. It's a lie. Das ist eine Lüge. It's a lie. It's a big lie. Das ist eine große and Samuel Lüge. Said, What meaneth then this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them out. They have brought them from the Amalekite. For the people spared the best of the sheep and of the oxen. Their motive. Look at motive. That's motive. To sacrifice unto the Lord, thy God. And the rest we have utterly destroyed. You see, our motive is to use this animal to sacrifice them to God. Unser Motiv ist es, diese Tiere Gott zu opfern, auch wenn wir diese Tiere eigentlich hätten töten müssen. You see, David, God said, kill them. Gott hat gesagt, töte kill all of them. Töte alle. You know, today we do the same thing. Aber heute tun wir das Gleiche. You know, today we might we will kill the babies. Yeah. We know we love babies. Wir beschützen die Babys. Well, we might not even we might kill the king. Yeah, the king is töten number den one. König. Number one, guilty. Denn er ist am schuldigsten. We look for those that are not guilty. Aber wir suchen nach denen, die nicht schuldig sind. Nach Gott zum Maßstab. Bei denen wir wissen, bei denen wir richten the können darüber, dass sie unschuldig sind. The old women. Die alten, the old men. Die alten Männer. All these people, they are innocent. Diese Leute sind nach unserem Maßstab unschuldig. Aber Gottes Wort sagt doch, töte sie. Praise the Lord. Hallelujah. Just like the Lord, the word of God, we say, don't fornicate. Genauso wie Gottes Wort sagt, then we will go and sleep with men and get the money and bring them to church. Gehen wir in Unzucht rein, bekommen davon Geld und geben dieses Geld in die Gemeinde. Then the word of God said, don't steal. Gottes Wort sagt, then we will go and steal. Wir gehen und klauen. And bring the money and bring it to the house of God. Bring das geklaute Geld. You see, the motive might be good. Das Motiv. I'm not going to use it to buy shoes. Ich werde es nicht benutzen, um Schuhe zu kaufen. Or bag, or feed myself, but to give it to the house of God. Um es in das but God said no. Aber Gott sagt nein. Ich will dieses dreckige Geld. Like Peter's motive. You know Peter's motive was good. Das Motiv von Petrus war gut. You will not die. Du wirst nicht sterben. That motive was so beautiful. Das Motiv war wunderschön. You will not die. Du wirst nicht sterben. But Jesus said. Aber Jesus hat gesagt. He rebuked Satan. Er hat den Satan verweigert. Ich verweigere das. You see, you just get behind me, Satan. Weiche von mir. You see, because you just nothing good comes from Satan. Nichts Gutes kommt vom Teufel. It's only the Lord that knows the good. Nur der Herr weiß, was das ist. Remember, he introduced good in Genesis. Denn er ist der Anfang vom Guten. Praise the Lord. Halleluja. The good that Satan brought to Eve. Das Gute, was der Teufel zu Eva gebracht hat. Go eat the food. That was the good. Esse die von der Frucht. Who know that? Go and eat the fruit, the good. Esse von der Frucht. You see, anything good could never come from Satan. Aber nichts Gutes kommt von Satan. Inside is evil. Denn da drin he painted it with... The outside is so beautiful, sieht gold. Es gut aus. Aber von innen ist es bösartig. Hm. Ah. Amen. Where do you want to travel? Wieso willst du verreisen? I want to go and preach the message. Ich möchte das Wort predigen. Yeah, are you really sure? Bist du sicher? But the word of God said, don't go. Aber das Wort sagt, geh nicht. The word of God said, don't go. Das Wort sagt, geh nicht. Obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als whatever sacrifice you are going to do. Egal was das Opfer ist. You see, Jesus is our sacrifice. Jesus is not bigger than the truth. Das ist nicht wahr. He's not größer. Jesus is the truth. Denn Jesus ist die Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. You see, that sacrifice. Dieses Opfer. It's just a trust that you trust God. Ist einfach ein Vertrauen. That you are depending on God. Dass du dich Gott. But if it is against the word of God. Wenn es gegen Gottes Wort ist. It's not fighting God. The true God. Dann bekämpfst du wahrhaftig. You see, that sacrifice should be Christ himself. Dieses Opfer sollte Christus selbst sein. And he's so much involved in it. Und da because he's everything in it. Denn es ist alles you cannot separate the two. Du kannst beides nicht. If the word of God say don't go. Wenn das Wort sagt, geh nicht. If the word say no. Wenn das Wort nein sagt. Don't do it. Dann tu es nicht. Leave it. Dann lass es liegen. Forget about it. Vergiss es. Praise the Lord. Then Samuel said unto Saul, Stay and I tell thee what the Lord has said to me this night. And he says unto him, Say on. And Samuel went when thou was little in your own sight, was thou not made the head of the tribe of Israel? And the Lord anointed thee king over Israel. We have to know where we are coming from. Wir sollten wissen, woher wir kommen. Where the Lord take us from. Woher der Herr uns geholt hat. You know, before I know where I'm coming from. Ich weiß, woher ich komme. I'm so thankful to him. Ich bin dankbar. Because without him, I'm just nothing. Denn ohne ihn bin ich nichts. Praise the Lord. You see, it's reminding Saul that look at where you are, you were. Schau dir an, wo du warst. Before this time, before you were not near nobody. Du warst ein Niemand. Nobody know you. Niemand kann dich. Now I have made you. I have made you a king. Jetzt habe ich dich erhöht. And now you want to turn against me. Und jetzt willst du dich jetzt willst du dich gegen mich stellen. You know when people come here. Leute, I don't receive them with my whole heart. Ich akzeptiere sie. But later they turn against aber me. Dann let them like here, yeah, like Samuel said, Saul is turning against God. Genauso wie König Saul sich gegen den Herrn wendet. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord sent thee on a journey and said, go and utterly destroy the sinners. He said, go and destroy the sinners. He called them the sinners. Er sagt, die Sünder, geh und zerstör die Sünder. Even the babies, he called them the sinners. Die look at babies. It. What did you say there? Did you see this? The sinners. Then look at verse 3 again. Go back to verse 3. Vers 3, 15. Now. 1. Samuel 15, 3. Now go and smite the Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, oxen and sheep, camel and oxen. You see, all of them, including the babies. Babies. And then it's verse 18. 18. Samuel is speaking here. And the Lord sent thee on a journey and said, go and utterly destroy the sinners. Praise the Lord. Hallelujah. This means all of them, they are all sinners. Alle waren Sünder. You see, no, there's no one was guilty. No one was innocent. Keiner war unschuldig. Including the baby. Auch die Säuglinge. He said the suckling, those that are still feeding their mother's breast. Kill them. Alle. He said, destroy the sinner, the Amalek. Die Sünder. And fight against them until they be consumed. Bis sie ausgerottet sind. Wherefore then thou have not obeyed the voice of the Lord, but did fly upon the spoil and did evil in the sight of the Lord. Let us listen to the voice of God. Lass uns die Stimme Gottes gehorchen. And stop allowing beautiful words und aufhören, to take us schöne away Worte from him. Uns von ihm weg, verführen. You see, a lot of things that we see as good. Viele Dinge, die wir als gut erachten. Like the fruit, you know, the fruit Eve called good. Wie die Frucht, die Eva gut genannt you see, the fruit, he touched it and he saw that it was good. Sie hat sie berührt und gesehen, sie ist gut zur Nahrung. You see, something that was evil. Aber es war bösartig. Was good. Aber sie hat es gut genannt. The first good that man ever said. Das erste Richten, das erste Gut heißen von einem Menschen. You know, you can see that no man knows what is good. Ihr könnt sehen, dass kein Mensch weiß, was gut ist. God that knows what is Gott good. Weiß, was no gut man. Ist. Kein Mensch weiß es. Praise the Lord. Hallelujah. And so I said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone the way of the Lord. Send me and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Then 21. But the people took the spoil. You see, he now said the people. Die Leute. You know, he points, he's always pointing fingers. Die Leute, das Volk. The people made me do it. Das Volk hat mich who is the king? Aber wer ist der König? Who is the king? Wer ist denn der König? That can say, if you don't do what I say, you are dead. Der sagen kann, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, dann are the people the king or this king is the king? Wurde dieser Mensch zum König ernannt oder sind diese Leute König? The people never violate the king's words. Das Volk kann... They're always afraid of the king because he can kill them. Sie können dem, was der König sagt, nicht widersprechen, weil sie Angst haben vor dem König. He's not putting the fault on the people's head. Aber er legt jetzt die Schuld auf das Volk. But the people took of the spoil, sheep and oxen, and the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord your God in Gilead. And Samuel said, have the Lord as great delight in burnt offering, and sacrifice as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of ram. Whatever motive you have, ja, was Motiv ist, was a good hast, or bad, a gut oder schlecht, you see, the truth is greater than the motive. Die Wahrheit ist besser als das Motiv. Stop hiding at the back of any motive. Hör auf, dich hinter einem Motiv zu verstecken. And don't stop allowing motive to deceive you. Hör auf zuzulassen, dass Motive dich irreleiten. Because if your motive is if you are rejecting the truth. Aber wenn du die Wahrheit verweigerst. And accepting motive. Und Motive akzeptierst. Whatever good might be very good. Ist es gut. The truth is no longer the truth. Aber die Wahrheit ist nicht mehr die Wahrheit. The your motive is no longer that of God. Das Motiv ist nicht mehr das von it's Gott. It's now flesh. Es ist vom Fleisch. Because you reject the truth. Weil die Wahrheit verweigert hat. Remember, the truth is better than any motive. Die Wahrheit ist besser als jedes Motiv. Then in our cell in verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there's always repercussion. Es gibt immer eine Konsequenz. You see, there's always repercussion. Es gibt immer eine Konsequenz. It might be immediately. Vielleicht kommt sie direkt. Then it, or it might be later. Oder vielleicht auch später. If not now, it can be later. It could come. It can come. It's going to come. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord. And the Lord, the word, and thy word. Because I fear the people and obey their voice. Now, therefore, I pray thee, pardon my sin and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. You know, this Samuel said, King Saul was begging Samuel. König Saul hat dem Prophet Samuel angebettelt. But I thank God for Samuel. Aber ich danke Gott für he never Samuel, listened to Saul. Dass er Saul nicht zugehört hat. You know, today we will listen to somebody that is just rebellious. Heute we never listen to the voice of God. Mitleid haben mit jemandem, der Gottes Stimme niemals gehorcht. And other people around we say, are you not? Yeah, be begging. Aber er hat die ganze Zeit gebettet. Yeah, it is not about you, it's about the aber Lord. Es geht nicht dich, es geht den Herrn. You see, as Samuel turned about to go away, verse 27, he laid hold upon the shirt of his mantle, and it rent. And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbor of thine, that it that is better than thou. Ah, praise the Lord. Hallelujah. And this it cost this very thing. You see, if you read it to the end, look at verse 35. 35. And Samuel came to no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king over Israel because of flesh. Because of rebellion. Because of refusing to accept everything of Christ. Man sich weigert, das zu akzeptieren, was Gott sagt. You see, won't God say it? Don't doubt it. Don't allow anything to take it out of you. Zweifle es nicht an. Lass nicht zu, dass jemand ausredet. Amen. Amen. Obeying God's voice is better than your good motive. Gottes Wort zu gehorchen ist besser als dein gutes Motiv. Your good motive and your sacrifice. Dein gutes Motiv oder dein Opfer. You see, two things. Your good motive and your sacrifice. Und dein Opfer. Proverbs 21, verse 27. That was Sprüche 21, 27. Proverbs 21, verse 27. Sprüche 21, 27. Amina, kann du etwas verbinden? Gott verabscheut die Opfergaben der Gottlosen, erst recht, wenn sie damit schlechte Ziele verfolgen. The sacrifice of the wicked is abomination. The sacrifice of the wicked. You know, the wicked, they sacrifice. Die Gottlosen, sie opfern. Like King Saul. Wie König Saul. The wicked are those that will never listen to the word of God. Niemals zuhören. You see, they hide behind motive. The evil motive. You see, the motive that God never accepts. Ein Motiv, was Gott nicht akzeptiert. You see, then you want to please God and not please your motive. Du sollst es Gott gefallen, nicht dein Motiv. You see, he said, the sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? You can bring it with a good mind. That's good motive. Du kannst mit einem guten Motiv bringen. You see, when the sacrifice might be of good motive. Es kann von einem guten Motiv sein. But it said it's an abomination unto the Lord. Aber dennoch ist es ein Greuel. Good mind or bad mind. Ob gut gemeint it, oder böse. It doesn't matter the motive. Egal was das Motiv ist. Good or bad. Gut oder böse. It is an abomination. Es ist ein Greuel. You see, that sacrifice is abomination. Dieses Opfer ist ein Greuel. You know, the religious people, their motive Leute, might be good. Ihr Motiv ist vielleicht gut. You see, you know, all these Muslims. Diese Muslime. You know, there are some are even hungry of true God. Einige suchen nach dem wahren Gott. There was one that was here, wanted to choose between relationship with God and relationship with Muhammad. Einer war hier in unserer Gemeinde und wollte sich entscheiden, entweder stand zwischen den Stühlen und wusste, ob er eine Beziehung mit Gott oder eine Beziehung mit Mohammed anfangen würde. Aber er hat sich ja für die andere Seite. You see, you know, somebody might see that, I don't pity him, he's hungry of his motive. You see, he have a motive, want to, he's hungry of God. Man könnte sagen, sein Motiv war gut, weshalb er gekommen ist, denn er sucht nach Gott. Their motive might be good that they are looking for God. Dass sie nach Gott suchen. You see, it's better than somebody that is not looking for God at all. Das ist besser als jemand, der gar nicht nach Gott sucht. That's what people say. Das ist das, was Menschen sagen. But Jesus said, I am the way. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Like that's John 14, we will not go there. You see, I am the way, the ich truth and Weg, the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. And not true religion. Nicht Religion. Or the founder of religion. Oder nicht von dem Gründer der Religion. The leaders, it's not true. The leaders of religion, they are not the way. Die Führer der Religion sind nicht der Weg. Who are the wicked? Wer sind die Bösen? Those who reject Christ. Die Christus verweigern. You see, how do they reject Christ? Sie verweigern. There are many ways people reject Christ today. Viele Wege, wie sie Christus verweigern. He said, flee fornication. Flee vor der Unzucht. He said, flee all these evil things. Flee vor diesen Bösen. But they embrace it, they hide at the back of sacrifice. Aber sie verstecken sich hinter Opfern. You see, the sacrifice of the wicked is an abomination unto the Lord. Aber die Opfergabe der Gottlosen. No matter how good, egal wie gut, the good motive. Talking Saul, you see, he said, kill all. Zu König Saul tötet alles. Look at Luke 13. Let us go to Luke 13. Luke 13. Luke 13, verse 24. Lukas 13, 24. He says, strive to enter in at the straight gate. Labor to enter in at the straight gate. You know, I started today with the book of Revelation. Ich wollte anfangen mit dem Buch von Offenbarung. That where it is written 144,000. Wo steht das 144,000? You see that are going to make it. Es schaffen werden. And before this time, my thought was, haben wir nicht. Ich dachte früher, the so-called Christian, wir können so wenige Kinder Gottes es schaffen. But just yesterday also. Aber gestern. The Lord brought you to me. Hat der Herr mir das wieder. Even this morning as I was reading this very Revelation, the book of Revelation. Mir das durchgelesen habe. And the Lord said, do you believe it now? Der Herr mir gesagt, glaubst du das? That few are going to make it. Dass nur wenige es schaffen werden. Maybe that I'm very very that am I sure now? It's just this very amount. Bist du dir sicher, dass es nur noch diese, dass es diese Menge ist? He said, how many want the truth today? Viele Leute wollen die Wahrheit. He says, from that, from the ministry, I can know that how few they are that are going to make it. Und er hat einfach gesehen, wie wenige Leute es sind, die es dann wirklich schaffen. How many want the truth? Wie viele Leute wollen die Wahrheit? Then I was always saying, no, no, it's not possible. Damit how man, kann how man. Möglich sein. But it's possible. Aber es ist möglich. The Lord said it's true. Er hat gesagt, es ist Wahrheit. He said it's true because it's nobody is hungry of the truth. Niemand hungert nach dem Wahrheit. It's all about flesh. Es geht um das Fleisch. It's all about what I can get. Was ich bekomme. It's all about me. Es geht um mich. It's all about seeing people. You see, you want something that people will... We are set. Du willst von Leuten gesehen werden, willst von Leuten akzeptiert werden. He says, try to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. Abato, can you help us to read it? 24. Lukas 13, 24. Weg danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen. Suchen es nicht können. Labor to enter in at the straight gate. Because that gate is so narrow. Dieses Tor, dieser Weg ist so schmal. You see all these words you carry about it cannot follow you there because it's too narrow. Mitgehen, denn dieser Weg ist zu schmal. And that's why he said, in Hebrew 12, he said, lay aside all weight. Lass all diese Last zurück. You see all this weight that you carry about. All diese Last, die du mit dir trägst. You see the worries about people. Sorgen über Leute. You see the worry about the future. Sorgen über die Zukunft. The worry about how things going to work. Die Dinge funktionieren. You see, just allow it to be Christ alone. Lass uns in Christus. He says, try to enter in at the straight gate. The gate is so narrow. Ringt darum. Durch dieses Tor zu gehen. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. Many we seek to enter. Viele werden reingehen. This will be not many. Their motive is to enter there. Viele haben das Motiv da reinzugehen. Listen please. Their motive is to enter there, but they are not able because motive alone is not enough. Aber sie werden es schaffen, denn das Motiv allein reicht nicht. If your motive is to enter into God's kingdom, wenn dein Motiv ist, ins Königreich zu gehen. Ist das doch ein gutes Motiv? It's a good motive. Das ist ein gutes Motiv. But motive, just motive is not enough. Aber das Motiv allein wird nicht reichen. It's not enough. Es reicht nicht. They are hungry of God. You know, people are hungry of God. Die Leute haben Hunger nach Gott. You see, good motive. Gute Motive. You see, they are looking. They go from one church sie to another. Sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde. You see, good motive. They gute are looking. Motive. But they go and join religion group later. Aber yeah, irgendwann später. They look for religion group. Gehen, treten sie einer religiösen Gemeinde bei. You see, people leave here, they go and join religious group. Verlassen diese Gemeinde und gehen in eine. You see, they go and look for something. They are hungry of sie God. They have motive. Sie haben ein Motiv. It might be good. Es ist gut. But motive is not enough. Aber das Motiv wird dich the nicht truth retten. Is what makes us die Wahrheit us wird uns frei machen. Praise the Lord. Halleluja. We are to obey Christ's voice. Wir sollten Gottes Stimme gehorchen. Amen. Amen. Obeying God's voice is better than whatever motive you have. Gottes Stimme zu gehorchen ist besser als jedes Motiv, was du hast. And your sacrifice. Und besser als jedes Opfer. You see, it's your stealing. Entstehen. You see, I'm bringing the money. Und das Geld. You see, all you're fornicating. Deine Unzucht. Oh, you see, it will happen. the poor, den Armen, the orphan, the homeless, den Weisen, the little children, den kleinen Kindern, the old people, den älteren. You see all this, if you look at all this. You see, they all these are of this world. All das ist von dieser Welt. You see, helping the poor. Den Armen zu helfen. Why am I helping the poor? Wieso helfe ich den Armen? You see, the poor I am going to help. Die Armen, den ich because helfe. All this, the helping the poor, the orphan, the homeless, little children, the old people, the church, they all have the one of this world and the one of God. All diese Dinge haben es gibt Gott, Waisenkinder Gottes und es gibt Waisenkinder dieser Welt. You see, remember, there are two kingdoms on earth. Es gibt zwei Königreiche. We are of another kingdom. Wir gehören zu einem anderen Königreich. You see, Exodus 19:6 tells us that we are of another kingdom. In 2. Mose 19:6 steht, dass wir zu einem anderen Königreich gehören. And these two kingdoms have zwei Königreiche. They have their homeless. Haben ihre Obdachlosen. You see, they have their orphans. Haben ihre Waisenkinder. You see, they have their poor. Haben ihre Armen. The two kingdoms have their homeless. Zwei Königreiche haben ihre. They have their orphans. Haben ihre. They have their little children. Die kleinen Kinder. You see, the little children of the kingdom of God, the little children of this world. Die kleinen Kinder im Königreich Gottes sind die kleinen Kinder dieser Welt. They have their poor. Sie haben ihre Armen. They have their old women, the old men and the old women. Und alten Damen und Herren. And they have their poor. The poor. Sie haben ihre Armen. Do you know the poor of this world? What die do Armen mean? Dieser Welt. You know, this poor, they have their poor. This world have their diese poor. Diese Welt hat ihre Armen. And the kingdom of God have their poor. Und das Königreich hat auch ihre Armen. The poor of this world, what do we do? Give them. Die Armen dieser Welt, was geben we give them food. Wir geben ihnen Essen. We give them clothes. Wir geben ihnen Kleidung. We will educate them. Wir bilden sie aus. Praise the Lord. Halleluja. Ah, we're so close. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we educate them. I heard of a woman that educates the poor children in South Africa. Ich habe von einer Frau gehört, die in Südafrika arme Kinder ausbildet. They just put them in school, university, secondary school, to university and just be helping them. Sie ermöglicht ihnen eine Ausbildung. Eine schulische Ausbildung, aber es ist bösartig. It is evil. Es ist bösartig. Oh my God. They sing your praise and not Christ's praise. Sie loben dich. It's all about you. Es geht nur um dich. You are doing it for you and not for Christ. Die Schulen werden nach deinem whatever you do for you and not for Christ is evil. In deinem Namen gemacht und nicht you know the poor of this world. You know, people have they give their food. They give their clothes. They give their home. They give them so many things. So viele Dinge. Educate them. Scholarship. Have you ever heard of it? Scholarship. They give them scholarship in Nigeria. They are fed of it. Stipendien über Stipendien. Even bringing them to Europe. Sie nach Europa zu bringen. So that they don't have a better life. Damit sie ein besseres Leben haben. Ja. They bring them to Europe to come and hustle. Sie bringen sie nach Europa, damit sie arbeiten. You see, to come and do normal jobs, some au pair and so on. Damit the poor sie people. Zum Beispiel au pair jobs bekommen oder there's some for prostitute. Andere für die Prostitution. But Jesus said, aber Jesus hat what shall it profit a man? Was bringt es einem Menschen? If he gain the whole world, wenn die ganze Welt and lose his soul, who knows seine Seele verliert. Matthew 16. Let us go there. We will go here. Matthäus 16. Matthew 16. Matthew 16. You know the poor of this world. Die Armen dieser Welt. You see, there are ways they help them. Wege, wie man ihnen hilft. And the different ways they help them. Verschiedene Wege, wie man ihnen hilft. He says, for what is a man profited if he gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Matthäus 16, Vers 26. 26. Jesus said, what will it profit them? You see, what will profit the people that you educate? Was bringt es diesen Menschen, die du ausbildest? That you are providing for. Für die du sorgst. You are their provider. The Lord is not their provider. Nicht der Herr ist ihr Versorger. Praise the Lord. Halleluja. You see, Jesus is not their provider. Jesus ist ihr Versorger. You are their provider. Du bist ihr Versorger. Jesus said, what will it profit them? Was bringt those people you are helping? Den du hilfst. If they, you see the poor, gain the whole world. Die ganze Welt. Those poor, the poor you are helping. Diese Armen, den du you see if they gain the whole world, they are not educated, they are not doctors, lawyers, or whatever. They gain, they have gained something. Sie haben etwas gewonnen. If you give them the whole world, wenn du ihnen die ganze Welt and they lose their soul, zu Füßen legst, aber die ihre Seele dabei verlieren. Amen. Amen. You see, they say, you know, like I said, a woman, you see, this woman in America, you see, to the happy day, happy, they sing a praise. Man singt hier Lob. They sing, they almost worship her. Man betet sie fast an. It is abomination unto the Lord. Aber das ist dem Herrn ein Heil. A happy day, you see, she is thinking that she's sie doing denkt, the right thing. Sie tut das richtig. But it is abomination unto the Lord. Proverbs 21. They sing a praise and not Christ's praise. Man lobt sie und nicht Christus. You know how does the kingdom of God help the poor? Wie kann das Königreich Gottes den Armen helfen? How to help the poor in the kingdom of God? Wie helfen wir dem den Armen Königreich Gottes? Look, go to Luke 4. Lukas 4. Look for. Look for verse 18. Lukas 4, 18. Oh, are we there, please? The Spirit of the Lord is upon me. Because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You see how to feed the poor. Wie wir die Armen. How to help the poor. Speisen, wie ihnen helfen. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Weil er mich gesalbt hat, diese frohe Botschaft den Armen zu verkündigen. You see, the job is not to anoint, to educate the poor. Die Aufgabe ist es nicht, die Armen to clothe the poor. Eine schulische Ausbildung zu geben oder ihnen Kleidung, to feed them. Ihnen Nahrung zu geben. You see, that is Christ's job himself. Die Aufgabe von Christus. Yeah, your job is to, you deine see, Aufgabe ist to preach the gospel to them. Das Evangelium zu verkünden. You see, let God feed them. Lass zu, dass Gott sie ernährt. Praise the Lord. Halleluja. He is to feed them. Er sollte sie ernähren. Because whoever feed them, they are going to sing their praise. Denn der who sie ernährt, den werden sie auch preisen. I don't know if you understand that. You know, whoever feed them, wer sie ernährt, they will sing their praise. Den werden sie auch you see, preisen. That praise should go to Christ alone. Lob sollte nur an Jesus but geben. Man always embraces it. Der Mensch will all dieses Lob auf sich. Like a man, like a woman said it. A woman said something. She said, you see, let me go there because of the time. Praise the Lord. Hallelujah. He was talking about good Samaritan. Wird über den guten Samaritan. You know that to be a good Samaritan is deadly. Ein guter Samariter zu sein kann tödlich sein. You see, without Christ is regret. Ohne Christus wirst du viele Dinge bereuen. You see, you are going to regret it. Du wirst Dinge bereuen. Allow Christ to be the good Samaritan. Lass zu, dass Jesus der gute Samariter ist in dir. Preach Christ. Connect everything Christus, to Christ. Verbinde alles mit Jesus. Somebody said this, that good people don't live long. Why? Jemand hat gesagt, gute Leute leben nicht lang. You see, you don't go without Christ. You will never live long. Du wirst nicht lang leben. Because it is dangerous being good without Christ. Es ist gefährlich, gut zu sein ohne Jesus Christus. Because nobody is good but God. Denn niemand ist gut, nur Gott. We read it today in Genesis 1. Das haben wir in 1. Mose heute gelesen. That God introduced good. Gott hat uns vorgestellt, after making things, he said that we are good. Denn er hat zuerst gesagt, dass etwas gut ist. And we read of where Eve mentioned good. The first good of that man ever mentioned. Und wir haben uns angeguckt, als Eva, als erster Mensch etwas für gut geheißen hat. You see, compare the good of God and the good of man. Vergleich das. What man called good and what God der Mensch gut nennt und was Gott gut. Which of the two is really good? Was ist wahrhaftig gut? Man never know what is der Mensch good. Weiß nicht, was gut the ist. The good of man, what man believed was good, brought death to man. Hat den Menschen den Tod gebracht. You know, we are mature to take by, to do things by ourselves. Wir sind reif genug, um we don't even need God any longer. Nicht mehr. I know what is right, I know what is wrong. Und was schlecht ist. I can choose. Ich kann entscheiden. You are playing with death. Ja, du spielst mit dem Tod. It is dangerous being good without Christ. Es ist gefährlich, gut zu sein ohne Christ. Because nobody is good but God. Denn niemand ist gut, nur Gott. You know, man loves to be good. Der Mensch liebt es, gut zu sein. They love people to see them and call them good. Man liebt dieses Gefühl, wenn man von Menschen als gut, he's so good. Als gut bezeichnet wird. If you are good without Christ, you put yourself in the position of God. Wenn du dich, who know that? Wenn du gut bist ohne Christus, dann stellst du dich auf die Position von Christus. Amen. Amen. You know, because of time, we have to close. Praise the Lord. Halleluja. Then the last. Let me go to the last that I have here. I started with it before we even started the message. Hebrew 12. Let me close with here. Hebrew 12. Go to Hebrew 12. Hebrew 12. We are going to read verse 2. Hebrew 12, verse 2. Tell people what to do. Ich sage den Leuten nicht, was sie zu tun haben. That's not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. My job is to preach the word of God. That's meine the job Aufgabe gave ist, me. Das Wort zu predigen. I'm not a native doctor. Ich bin kein Satanist oder Wahrsager. A witch doctor. You see, I'm just a messenger of Christ. Ich bin ein Botschafter Gottes. I preach the gospel. Ich predige das Evangelium. Allow the Lord to be your goal. Lass zu, dass der Herr dein Ziel ist. Allow Christ to be your goal. Dass Christus dein Ziel ist. Don't allow things to discourage you. Lass nicht zu, dass Dinge dich entmutigen. No matter what, because a lot of things will come. Denn viele Dinge werden kommen. Verse 2, he said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We are to keep on looking unto Jesus. Wir sollten weiterhin auf Jesus schauen. We are to continue looking unto Jesus. Weiter auf Jesus schauen. You know, he never fails. Denn er versagt nicht. If he calls you, he equips you. Wenn er dich ruft, dann stattet er dich and auf. He trains you. Und er trainiert dich. So that you can do the job. Damit du das Werk vollbringen kannst. And he watches you. Und er beobachtet dich. If you are matured enough to do the job. Du reif genug bist, um diese Aufgabe zu erfüllen. He will not give you what is bigger than you. Er wird dir nicht etwas zugeben, was größer ist als du. You know, because what? Things come, you wenn see, Dinge kommen, that is bigger than you can destroy it. Du, he loves you more than everything. Er liebt mich mehr als alles. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the beginning and the end of our faith. Er ist der Anfang und der Ende unseres Glaubens. Your focus should be on him. Dein Fokus sollte auf ihm liegen. Remove your focus from things. Entferne deinen Fokus von Dingen. Therefore, who for the joy that was set before him endured the cross. You know, he was seeing something before him. Er hat etwas vor ihm gesehen. If you can see where you are going, du weißt, wo du gehst. Wenn du sehen kannst, wo you du will gehst. Not be upset with where you are. Dann wirst du auch nicht unzufrieden sein mit dem Ort, an dem du jetzt gerade bist. If you can see where you are going, du weißt, wo du gehst. You will not be upset with where you du are. Du wirst auch nicht wütend auf deine jetzige Lage sein. If you really believe Jesus. Du wirst dich an Jesus glauben. And you trust God. Du Gott vertraust. You see, wherever you are, you will not be satisfied. You will not be. You will. You will not. You will not. You will not be satisfied with Jesus. Du wirst zufrieden sein mit Jesus. Who understand what I've just said? Allow Christ to be your goal. Lass zu, dass Christus sein. If you can see where you are going. Wenn du weißt, wo du gehst. That Christ is your future. Dass Christus deine Zukunft ist. If you allow, you know, Jesus could see the joy that was set before him. Jesus konnte die Freude sehen, die He was able to endure whatever he was passing through. Er war in der Lage, das durchzustehen, was so also we are to always see the Christ before us. Genau sollten wir auch Christus sehen. That he never failed. Dass er versagt. That he never had disappointed. Dass er nicht enttäuscht. That he never is never late. Dass er nicht zu spät kommt. Praise the Lord. Halleluja. If you can see Christ in your future, wenn du Christus in deiner Zukunft siehst, you will not be upset with where you are now. Sauer sein auf deine jetzige Situation. You know, people are not like where they are now. Lieben, they cannot rejoice because of where they are now. Gefällt es sich, wo sie gerade jetzt sind? Leben. They cannot rejoice because sie of where they are now. I rejoice. Phase in ihrem Leben, aber ich freue mich. I just rejoice. Ich freue mich jeder Phase. Because I know that he is my future. Ich weiß, dass er meine Zukunft ist. I know he never fails. Versagt. That's why I'm not upset with the present time. Bin ich nicht wütend auf die jetzige Zeit? Praise the Lord. Halleluja. Amen. So we close with that. Any question, please? If you have any question, any...